Die Erklärung, die Pedro Sarmiento de Gamboa für die Eingeborenen von Amerika hat, ist auch beunruhigend, denn er stützt sich auf Daten von Xenophon, Philon, Annio und Berosso, einem chaldäischen Priester, der im 3. Jahrhundert vor Christus gelebt hat. Und dies, obwohl er erklärte, dass er kein Kapital aus der Rechnung weder chaldäischer noch ägyptischer Ausleger schlagen wird. Seine eigene Auslegung der Genesis ist auch sonderbar. Er hat die Zeitalter der Welt in zwei geteilt. Das erste von Adam bis zur Sintflut, das 1156 Jahre währte. Das zweite ist das des Patriarchen Noah, zweiter Stammvater der Irdischen. Er gibt die Namen der 8 Personen an, die sich vor der Sintflut retten konnten. Hier stützt er sich auf Berosso, so als ob er gewusst hat, dass die Genesis verfälscht wurde, weil es ein Dokument von Atlantis war, das in Ur, Chaldäa, verwahrt wurde und danach in die Hände der jüdischen Nomadensklaven fiel. Noah hatte Terra oder Vesta zur Frau wegen des ersten Feuers, das er mit Kristall für das erste Opfer anzündete, wie es bei Berosso heißt. Seine 3 Söhne sind Ham mit seiner Frau Kata Flua, Sem mit seiner Frau Prusia oder Persia, Japhet und seine Frau Funda. Von diesen wurden die Menschen gezeugt. Einige der Worte, die von diesen Menschen noch blieben, lassen uns heute klar erkennen, woher sie stammen, wie die Hebräer von Heber. Wir haben diese Behauptung hervorgehoben, weil sie uns zurückführt zu dem, was Spanut uns sagte, dass der Name Hebräer zum ersten Mal auf einer Stele eines ägyptischen Tempels erscheint und sich auf die Riesen bezieht und nichts mit den Juden zu tun hat, die sich ihn auch aneignen. Es sind riesige Wesen, Überlebende von Atlantis oder vielleicht auch von Hyperborea. Deshalb sagen wir in unserem Buch Das Goldene Band, dass die Hebräer Arier waren. Sarmiento erklärt weiter: Von Assur kommen die Assyrer, aber die Menschen haben sich derart verändert, dass eine menschliche Sorgfalt nicht ausreicht, sie auf diesem Wege auszukundschaften. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit zu erfahren, wer wer ist, besser gesagt, wer wer war. Und während das Menschengeschlecht sich zahlreich vermehrte, teilte es die Welt unter seinen ersten Kindern auf, damit sie diese bevölkern. Und wie Xenophon sagte, schiffte sich Noah an der Brücke Euxino in einige Galeeren ein. Und wie Philon sagte und Annio berichtete, hat der riesige Noah, während er über das Mittelmeer segelte, die ganze Erde unter seinen Söhnen geteilt. Also war Noah ein Riese. Er beauftragte Sem, Asien vom Nil bis Ostindien zu bevölkern. Ham wies er Afrika zu, von den Rhinokoruras bis zur Meerenge von Gibraltar. Europa gab er Japhet zur Bevölkerung mit einigen seiner Söhne, die er nach der Sintflut bekam und die alle Kinder des Toussaint waren, von dem die Tudescos und Deutschen abstammen, sowie deren benachbarte Nationen. Wenn Jürgen Spanut diese Behauptung von Sarmiento de Gamboa kennenlernen würde, hätte er ein weiteres Argument, um zu behaupten, dass das untergegangene Atlantis in Wahrheit sein arktisches Hyperborea ist. Und Professor Wirth würde sagen, dass der Schriftsteller sich, ohne es zu wissen, auf die Überlebenden der Zivilisation der Gobi bezieht. Aber wusste er es denn nicht? Denn Don Pedro spricht von mehreren vorausgegangenen und sogar späteren Sintfluten. Berosso sagt, Nembrot habe Babylon 130 Jahre nach der Sintflut erbaut. Die Kinder Sems wählten Jektan, Sohn des Heber, das ist Riese auf Hebräisch, zu ihrem König. Die des Japhet wählten Phenek, auch Asenes genannt, die Asen. Auch wenn er sich auf Wurzelrassen bezieht, sagt uns Sarmiento, dass diese sich vermischten, weil ein Geschlecht in das Land des anderen eindrang. Was Atlantis betrifft, obwohl es so nahe bei Spanien lag, wurde es von denselben Menschen von Tuba oder Tudescos oder Tedescos und ihrer Nachkommen bevölkert und auch von den Menschen Afrikas, dessen Nachbar es war. Und es wird hier bewiesen, die Insel Atlantis wird so genannt, weil sie von Atlas, ein Riese und ein weiser Astrologe, bevölkert wurde, der zuerst Mauretanien, das heute die Berberei ist, laut Gottfried und allen Chroniken bevölkerte. Also war Atlas ein Sohn des Japhet und der Nymphe Asia, ein Enkel des Noah. Und hierüber gibt es keine weitere Maßgeblichkeit als das Gesagte und wird mit der des göttlichen Platon bekräftigt. Somit ist es für uns klar, dass Don Pedro Sarmiento de Gamboa sich nicht auf die Sintflut bezogen hat, die Atlantis zerstörte, sondern auf eine andere, viel frühere und die nicht mit den Daten übereinstimmt, die er uns angab, die außerdem ungewiss sind. Es ist eine sehr frühe Sintflut, die diejenigen des zweiten polaren Hyperboreas sein könnte oder die Katastrophe der Gobi, denn er erklärte uns, dass es nach dieser Sintflut war, als Atlas, Enkel des Noahs, Atlantis bevölkerte. Damit hat er sehr recht und stimmt mit den Ausführungen dieses Buches überein. Die ersten Spanier und Mauretanier waren Vasallen des Königs Atlas von Atlantis, laut Sarmiento. Doch diese Tatsache ist in Vergessenheit geraten und hätte es Platon nicht gegeben, würde sie sonst niemand bewahrt haben. Sarmiento schreibt: